Kundgabe 6645. Empfangen durch Bertha Dudder am 14.09.1956. Gott gibt vielfach zurück. Gaben ohne Liebe wertlos. Was ihr freiwillig opfert, empfanget ihr vielfältig wieder zurück. Niemals solltet ihr Menschen glauben, selbst darben zu müssen, wenn ihr euch aus Liebe zum Nächsten entäußert. Denn euer Vater im Himmel weiß es, wie es um euch selbst bestellt ist. Und er wird niemals das Erdenkind Mangel leiden lassen, das seinem Willen gemäß lebet auf Erden, das Liebe übet und immer in Liebe wirket. Die Ich-Liebe der Menschen aber hält sie oft von Hilfswerken am Nächsten zurück, denn sie sind nicht bereit zu opfern, um sich selbst nicht zu schmälern. Und diese werden niemals den Segen des Liebewirkens erfahren und auch niemals die reine Freude des Schenkens an sich selbst erleben dürfen. Euer Vater im Himmel aber zahlet reichlich zurück, dessen könnet ihr gewiss sein. Und so wird sich der Reichtum stets mehren für einen uneigennützigen Spender. Geistig und irdisch wird er desto reicher bedacht werden, je mehr er abgibt von dem, was sein ist. Er wird nicht zu darben brauchen, weshalb auch kein Mensch sich mit Armut entschuldigen kann, die ihn am Geben hinderte. Aber es wird der Liebewille bewertet, der eine jede Gabe begleitet, denn ohne Liebe ist jede Gabe wertlos, und sei sie noch so groß und wertvoll. Und daraus wieder geht hervor, dass auch das Wissen um Rückgabe von Seiten Gottes den Menschen nicht dazu bewegen soll, Gutes zu tun. Denn so wie nur Eigenliebe oder Berechnung das Motiv ist zu einem scheinbaren Liebewerk, hat dieses dennoch keinen Wert. Nur solltet ihr die Ängstlichkeit in euch nicht aufkommen lassen, selbst nicht bestehen zu können, wenn ihr anderen austeilet. Denn diese Sorge ist unnötig, wenn nur euer Herz euch antreibt, zu geben und Glück zu spenden. Und es wäre darum wahrlich ein Paradies auf Erden, wenn kein Mensch an der Not des Mitmenschen vorübergehen möchte, wenn ein jeder Not lindern würde, ungeachtet seiner eigenen Lage. Denn diese wird sich niemals verschlechtern. Aber jedes gute Werk würde wieder Liebe erwecken und die Menschen viel schneller ausreifen lassen. Die Ich-Liebe aber hindert dies, und jeder denkt vorerst an sich, bevor er seines Mitmenschen gedenket. Aber er selbst wird aus eigener Kraft nichts sich erwerben können, das sollte er bedenken. Und so, wie er von Gott erst in Empfang nimmt, was ihm das Erdenleben schenkt, so auch sollte er schenken wollen aus innerem Antrieb. Und es wird niemals zu seinem Schaden sein. Denn jede Liebetat wirkt sich geistig und irdisch aus. Und jede Liebetat ist ein Schritt näher zu Gott, der selbst die Liebe ist. Amen.